Ein Strand, der ohne Gefahr ist, ein guter Ruhm, der wahr ist, ein Kapital, das bar ist, ein Essen, das ein Gar ist, ein Trunk, der frisch und klar ist, ein Weib, das guter Haar ist und unter 20 Jahr ist. Wenn dies zusammen da ist, das heißt ein Glück, das rar ist.